Hier steht ein Kreuz für Michael Gartenschläger. Daneben der Findling, die Beschriftung wirkt frisch. Geboren 13.01.1944, gestorben 30.04.1976. Erschossen an der innerdeutschen Grenze, er rüttelte am Gewissen der freien Welt. Gartenschläger war im Alter von 17 Jahren in der DDR zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt worden, weil er mit Kumpels gegen den Mauerbau protestiert und dabei einen maroden Heuschuppen angezündet hatte. Nach 10 Jahren wurde er 1971 von der Bundesregierung freigekauft. In Hamburg arbeitete er als Tankwart und nebenberuflich weiterhin an seinem Herkunftsland sich ab. Er betätigte sich als Fluchthelfer und bewies, dass die DDR ihre Grenze tatsächlich mit Selbstschussanlagen ausstattete, den Splitterminen SM-70, was bis dahin stets abgestritten worden war. Er demontierte in der Nacht zum 30. März 1976 ein erstes Gerät für den Spiegel, der es gleich im Labor analysieren ließ. In der Nacht zum 23. April baute er ein zweites Gerät für die Arbeitsgemeinschaft 13. August ab. Am 30. April wurde er offensichtlich erwartet und erschossen.